Spricht man Pirold heute auf sein Verhältnis zu Benko an, so entschuldigt er ihn sogar. Da, wo gehobelt wird, fallen Späne. Und es wird auch mal laut, wenn der Druck steigt, erklärt er den groben Umgang miteinander in einem Interview mit dem Manager-Magazin im Juni 2024. Pirold, gegen den die Staatsanwaltschaft ebenso ermittelt wie gegen Benko, streitet jedes Fehlverhalten ab. Bis heute scheint ihm jede Distanz zu fehlen. Mit seinem Vollbart und der kräftigen Statur könnte er sogar als Benkos Double durchgehen. Er bereue nichts, sagt Pirold. Ich war weder Sklave noch Vasall. Ein früherer hoher Siegner-Manager nennt ihn den Buchhalter des Paten, wobei kriminelles Fehlverhalten Benkos oder Pirolds, so es denn vorgekommen sein sollte, erst bewiesen werden müsste und von beiden abgestritten wird. Aber klar ist, dass Geschäftsführer wie Pirold oder Markus Mühlberger durch ihre gleichzeitigen Funktionen in Benkos Stiftungen formal mehreren Herren dienten, den Siegner-Gesellschaften und den davon unabhängigen Stiftungen, die von der Familie Benkos dominiert wurden. Nach außen aber sah in den Siegner-Bilanzen alles sehr professionell und gut aus, wie üblich bei der Siegner. Als erstes bewerteten Immobilienexperten die einzelnen Grundstücke und die darauf stehenden Immobilien. Verantwortlich zeichneten unter anderem Jones, Lang, LaSalle, CBRE oder Cushman und Wakefield, allesamt international renommierte Größen. Sie bewerteten nach den anerkannten Richtlinien der European Public Real Estate Association. Verantwortlich für die Höhe des Werts sind vor allem die Lage des Objekts, der Zustand und die Mieten, die bezahlt werden. Im Anschluss schauten sich die Prüfer von PwC Austria ebenso wie KPMG und BDO weltweit anerkannt die Bewertungen auf Plausibilität an. Für jedes Objekt wurde dann auch festgehalten, wie hoch das Risiko einer Fehleinschätzung ist. Niedrig, mittel, hoch. Meist habe PwC niedrig geurteilt, schreibt ein Gesellschafter der Prime in einer internen Dokumentation. Sogar das Risiko einer falschen Elbtower-Bewertung galt PwC 2022 demnach wohl als niedrig. Die PwC berechnete auch den Net Asset Value pro Anteil der Gesellschafter. Damit ließ sich der Kurswert jedes Anteils ausweisen. Von PwC bekam KPMG die Zahlen der Immobiliengesellschaften, prüfte und testierte bis einschließlich 2021 regelmäßig stark steigende Immobilienwerte und für 2022 im Verhältnis zum restlichen Markt geringe Abschläge. Insgesamt war dies meines Erachtens ein sinnvoller Prozess, der sich an den bestehenden Guidelines orientiert hat und auch von mehreren vertrauenswürdigen Drittfirmen getragen wurde, heißt es weiter in dem Bericht, den ein Prime-Gesellschafter 2023 zur internen Verwendung erstellen ließ. Wo aber liegt dann der Fehler im System, wenn es denn einen gab? Klar ist, dass Immobilienbewerter wie Cushman & Wakefield oder Jones Lang LaSalle eher ein Interesse an hohen Bewertungen haben, denn ihr Honorar richtet sich üblicherweise nach dem Wert der Immobilie. Sie werden beauftragt und bezahlt vom Besitzer der Immobilie, werden also auch deshalb seinen Argumenten eher folgen als widersprechen, jedenfalls wenn sie sich damit innerhalb der Regularien bewegen. Immobilienbewerter sind somit genauso unabhängig oder abhängig wie Ratingagenturen, die die Kreditwürdigkeit von Unternehmen oder die Ausfallwahrscheinlichkeit von Finanzprodukten bewerten. Die Ratingagenturen Standard & Poor's, Moody's und Fitch Ratings haben ihren Teil zur Finanzkrise 2008 beigetragen. Sie bewerteten die Risiken von Finanzprodukten, in denen reihenweise Immobilienkredite steckten, die dann ausfielen, viel zu gering. So wie die Finanzprodukte der Kategorie Subprime von außen kaum durchschaubar waren, so blickten die Gesellschafter der Siegner auch nicht tief in die Immobilienbewertungen. Sie erhielten zwar den PwC-Bericht etwa 6 Monate nach Abschluss des Geschäftsjahres, sie kannten aber in der Regel nicht die Bewertungen einzelner Objekte. Sichtbar wurde allerdings gelegentlich, dass in der Regel hohe Mieterträge zu dem hohen Wert geführt hatten. Die Mietverträge für die Objekte waren vermutlich der Hauptstellhebel der Siegner, um die Bewertung der Objekte zu beeinflussen, heißt es in der Dokumentation des Gesellschafters. Selbst für die meisten Objekte der Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof sei die Miete als marktüblich bezeichnet worden. Inzwischen ist aber längst klar, dass die Prime Selection die Mieten für Galeria und Häuser wie das KDW so hochgeschraubt hatte, dass sich das Handelsgeschäft dort kaum rentieren konnte. Galeria-Warenhäuser in Gebäuden anderer Vermieter waren in der Regel günstiger zu mieten und deshalb auch eher profitabel. Welche Schlüsse lassen sich aus der Analyse der Bilanzen aus heutiger Perspektive ziehen? Die testierten Bilanzen, die den Gesellschaftern, Banken und anderen Geldgebern präsentiert wurden, mögen, bis zum Beweis des Gegenteils, regelgerecht gewesen sein. Der ganze Prozess ihrer Erstellung mit den Immobilienbewertern, PwC als Bindeglied und KPMG und BDO als Hakelmacher, war aufwendig. Aber letztlich erfüllten die testierten Bilanzen ihre gesetzliche Aufgabe nicht, Transparenz über die finanzielle Lage herzustellen. Stattdessen konnte Benko sie zu Werbezwecken nutzen. Außerdem legte Benko nie eine konsolidierte Konzernbilanz vor, also eine Bilanz, die die Geldflüsse zwischen den einzelnen Gesellschaften herausrechnete. Dabei machte er sich auch eine Schwachstelle des österreichischen Unternehmensrechts zunutze. Er konnte die Signa Holding als sogenannte kleine GmbH ins Firmenbuch eintragen lassen, obwohl sie eine Bilanzsumme von mehreren Milliarden Euro hatte.